Haben Sie schon mal jemanden so geliebt, dass Ihnen, egal was mit Ihnen passiert, Sie einfach bei ihm sein müssen? What would I do without your smart mouth drawing me?